I'll show you some objects, then please do what I ask. Ich weiß ein Ischlo ein Objekt, an dir mat, was ich euch suchen. Ich weiß ein Ischlo ein Objekt, an dir mat, was ich euch suchen. Please take this. Holt. Holt. Please give me the glasses. Gib mir de Brille. Gib mir de Brille. Please put the pencil on the envelope. Leg de crayon op ton enveloppe. Leg de crayon op ton enveloppe. Please turn the glass over and pick up the scissors. Dreht Glas an Wheelchair. Dreht Glas an Wheelchair.